letzte Tür noch wieder schatt. Ein letztes Nest noch. Halt wir Lieder. Der Schall. Was trieben wir nicht, ihn zu fangen? Und nun fällt uns so wohlfeil zu. Und dir? Wer kennt alles Gesinde? Ein Niemand. Warum lebt ihr noch? Weg mit ihm. Hört mich, sie hieben meinen Mann wieder, dem Grafen Helfenstein. Das sollen sie teuer zahlen, und ihr Gräfin seid heil. Dank diesem Mann, hier stehst du weg, die mich bedrängten. Ihr verdammte den Mord am Grafen. Drum bete ich für ihn, lasst ihn frei. Was ihr noch für ein Stolz ein Mann, ihr Troll, es ist deine liebe Frau, für ihn bittet. Thank you.